Was ist eigentlich Armut? Begriffsdefinition. Unter den vielfältigen Versprechen des Sozialstaats ist das Kernversprechen die Freiheit von materieller Not. Niemand soll hungern, dursten, frieren. Jeder soll sich vernünftig ernähren und ordentlich kleiden können und ein Dach über dem Kopf haben. Armut verbinden wir in erster Linie mit zerlumpten, bettelnden Kindern in indischen Slums oder mit dem Hunger in der Sahelzone. Das ist die quasi biblische Konnotation des Armutsbegriffs und die haben wir tief verinnerlicht. Berichte über Armut in Deutschland, in unserem reichen Land, empfinden wir daher, wenn wir ihnen überhaupt Glauben schenken, grundsätzlich als skandalös. Dieser Begriff von Armut ist sehr emotional geprägt und nur von geringem analytischen Gehalt. Wir stellen uns nämlich einen Armen vor, der seine einfachsten materiellen Bedürfnisse nicht befriedigen kann und sind entsprechend alarmiert. Diese Armut ist aber gar nicht gemeint, wenn wir von Armut in Deutschland hören oder lesen. Nach einer Allensbach-Umfrage vom August 2009 bezeichneten 15% der Befragten ihre wirtschaftliche Lage als schwierig. Im Frühjahr 2008 waren es 14%. Nach dem OECD-Konzept liegt das Armutsrisiko bei 60% oder weniger des Nettoäquivalenzeinkommens, mittlerer Wert der mit der Haushaltsgröße gewichteten Nettoeinkommen. Im Jahr 2005 betraf das in Deutschland 13% der Bevölkerung. Durchgehend über 3 Jahre waren aber lediglich 7% dem Armutsrisiko ausgesetzt. Für einen Alleinstehenden beginnt das Armutsrisiko bei einem verfügbaren Einkommen von 781 Euro pro Monat oder weniger. Für einen Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern unter 14 Jahren liegt die Grenze bei 1640 Euro oder weniger. Mit bescheidenem Auskommen hat die so definierte Armutsrisikoschwelle viel, mit Armut im Sinne der Bibel oder auch nur des 19. Jahrhunderts gar nichts zu tun. Die Armutsrisikoschwelle in Deutschland ist heute höher als das durchschnittliche Nettoeinkommen der Deutschen auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Stufen der Armut. Es ist üblich und sinnvoll, Stufen der Armut zu unterscheiden. Dem herkömmlichen Armutsbegriff am nächsten und zugleich relativ einfach zu definieren, ist das physische Existenzminimum. In Indien stellt es die viel zitierte Schale Reis, in Deutschland jenen Betrag im Geldbeutel dar, der uns vor Hunger und Kälte bewahrt. Die nächste Stufe ist das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum. Siehe Tabelle 4.1. In Deutschland wird es festgelegt durch die Regelsätze zur Sozialhilfe, die auch für die Grundsicherung im Alter und das Arbeitslosengeld II gelten. Bei der Lohn- und Einkommenssteuer sind sie zugleich die Untergrenze für die zu gewährende Steuerfreiheit des Existenzminimums. Wer weniger vorzuweisen hat, ist von der Steuer befreit. Das soziokulturelle Existenzminimum, das der Sozialstaat gewährt, soll vor physischer Armut schützen und auf bescheidenem Niveau eine Teilnahme am allgemeinen materiellen Lebensstandard der Gesellschaft ermöglichen. Festgelegt wird der Regelsatz nach den tatsächlichen Verbrauchsausgaben, die für die untersten 20% der Haushalte ohne Sozialhilfeempfänger alle 5 Jahre durch die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, EVS, ermittelt werden. In dem dazwischenliegenden Zeitraum erfolgt die Anpassung entsprechend der Rentenentwicklung. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Empfänger von Sozialtransfers den Anschluss an die allgemeine Entwicklung des privaten Verbrauchs nicht verlieren. Da außerdem im Rahmen von Angemessenheitskriterien die tatsächlichen Wohn- und Heizkosten zur Grundlage der Kostenerstattung gemacht werden, ist auch den regional sowie zwischen Stadt und Land sehr unterschiedlichen Wohnkosten Rechnung getragen. Die Definitionen der OECD zur Armut sind mittlerweile zum allgemein akzeptierten Standard geworden. Danach liegt die relative Armutsgrenze bei 50% des Nettoäquivalenzeinkommens. Das Risiko, in Armut zu verfallen, wird, wie bereits erwähnt, bei 60% vermutet. Diese sogenannte Armutsrisikoschwelle wird in der deutschen Diskussion ständig mit der Armutsgrenze verwechselt. Diese Grenze liegt für die OECD bei 40% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens. Mit der Umrechnung in Nettoäquivalenzeinkommen wird es möglich, dem Familienstand und damit der Kostendegression bei einem größeren Haushalt Rechnung zu tragen. Im Verhältnis zu einem Ein-Personen-Haushalt werden die Kosten folgendermaßen angesetzt. Zwei Erwachsene ohne Kind mit dem 1,5-fachen, eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender mit zwei Kindern unter 14 Jahren mit dem 1,6-fachen, zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren mit dem 2,1-fachen. Auf diese Weise sinkt das Nettoäquivalenzeinkommen bei ansonsten gleichen Einkommensverhältnissen, wenn die Zahl der Single-Haushalte und der Alleinerziehenden steigt. Soweit das Nettoäquivalenzeinkommen zum Maßstab für Transferzahlungen wird, steigt der Transferbedarf, je mehr Menschen sich trennen oder je weniger einen gemeinsamen Hausstand gründen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil vom 9. Februar 2010 zur Frage der Regelleistungen nach SGB II, Hartz-IV-Gesetz, nicht die Höhe der Regelsätze, sondern deren Ermittlung gerügt. In den Leitsätzen heißt es: Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikels 20 Absatz 1 des Grundgesetzes sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß der Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an den jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen auszurichten hat. Dabei steht ihm ein Gestaltungsspielraum zu. Es gibt danach keine Festlegungen zur Höhe des Unterstützungssatzes, sondern dazu, was er gewährleisten muss, nämlich die physische Existenz und ein Mindestmaß an gesellschaftlicher, kultureller und politischer Teilhabe. Die Vertreter der beklagten Bundesregierung müssen vor Gericht eine traurige Figur abgegeben haben, wenn ihnen dieser Nachweis angesichts des vorhandenen Absicherungsniveaus nicht gelungen ist.